muss es sein. Gott will das Herz vor sich alleine haben. Man muss den Herrn von ganzer Seele zu seiner Lust erwählen und sich nicht mehr erfreuen, als wenn er das Gemüt durch seinen Geist entzündet, weil wir nur seiner Huld und Güte alsdann erst recht versichert sind.